Das wird ein wunderschöner Tag. Die letzten Nebelschwaden vergehen in der Sonne. Es ist kein ordinäres Kraut, sondern ein winterharter Strauch mit einem Meer ausdrucksstarker Blüten. Sie posierte freiwillig vor der Kamera, diese kleine, eitle Schnecke. Sie liebte ihre Rosen sehr, hegte und pflegte sie. Eventuelle Blattläuse bekämpfte sie mit Schmierseife. Heute sind die bei uns zu Hause. Sie nahm genüsslich ein Sonnenbad an der Wand und ließ sich von mir nicht stören. Leider hält die einzelne Blüte nicht lange, aber es kommen immer wieder neue nach. Er sitzt auf meinem Schreibtisch und schenkt mir aufmunternde oder auch besänftigende Blicke. Der ist zu allen Jahreszeiten zauberhaft. Die Natur putzt sich vor der herannahenden grauen Jahreszeit noch einmal so richtig raus. Morgenrot. Nur kurz, aber umso intensiver. Alles immer in Bewegung. Kein Stillstand. Ein wahrer Augenschmaus. Auch in diesem Jahr werden sie uns wieder erfreuen. Da bin ich sicher.